Test 6, Teil 3. Du hörst 5 kurze Gespräche. Du hörst jeden Text einmal. Wähle bei den Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Lies jetzt die Aufgabe 11. Aufgabe 11. Hans, im City-Kino läuft ein super Actionfilm. Du, ich habe wirklich keine Lust auf Kino. Lass uns lieber zu Hause bleiben und Monopoly spielen. Monopoly? Das ist aber langweilig. Ich habe eine bessere Idee. Wir könnten doch Fernsehen. Heute Abend kommt ein spannender Krimi. Ist das nicht interessanter? Ich habe dir doch gesagt, ich habe keine Lust auf Filme. Ich hab's. Ich habe ein neues Computerspiel gekauft. Das könnten wir mal ausprobieren. Hast du Lust? Warum hast du das nicht gleich gesagt?